Es ging alles wie am Schnürchen. Bob wurde von uns befreit und bald befanden wir uns wieder unterwegs. Als wir in der Nähe des Regenberges angekommen waren, ließ ich Old Rebel und den Neger bei den Pferden zurück und sondierte mit Schurhand das Gelände. Wir hatten das große Glück, eine Anzahl von Comanchen zu belauschen, die hier zusammengetroffen waren. Es waren die Späher von Großer Donner und Häuptling Nalem Asiouf. Sie schienen sich hier vollkommen sicher zu fühlen und tauschten ganz ungeniert ihre Erlebnisse und Nachrichten aus. So erfuhren wir, dass Großer Donner noch am blauen Wasser war, dass der andere Comanchenstamm des Häuptlings Nalem Asiouf von den Dragonern angegriffen und unter schweren Verlusten zerstreut worden war. Der junge Shibabik war mit etwa 20 Kriegern als Vortrupp in den Llano Estacado aufgebrochen. Wenn Winnetou keine Gelegenheit gefunden hatte, seine Apachen zur Hilfe heranzuholen, standen wir bei der Verteidigung der Oase einer vielfachen Übermacht gegenüber. Doch bald sollte uns diese Sorge abgenommen werden. Als wir nach einiger Zeit einen Wasserlauf erreichten, den wir durchqueren mussten, trat uns aus dem dichten Gebüsch plötzlich ein roter Mann entgegen, ein Apache. Uff! Uff! Old Shatterhand! Der Blutsbruder unseres Häuptlings Winnetou! Mein junger roter Bruder ist sehr unvorsichtig, so schnell aus seinem Versteck zu kommen. Ein Glück, dass ich ihn sofort als Freund erkannte. Der Apache konnte das tun, weil Old Shatterhand nicht auf einen einzelnen Mann schießen würde. Die Ankunft der weißen Männer ist schon lange gemeldet. Wir haben keine Spuren eurer Späher gesehen. Weil der Regen sie verwischte. Mein roter Bruder hat recht. Wie viele Apachen sind hier versammelt? 3 × 10... ×10. Wer ist der Anführer? Encharco. Also großes Feuer. Ich kenne ihn und freue mich, ihn wiederzusehen. Führe uns zu ihm. Meine weißen Brüder mögen mir folgen. Der junge Unterhäuptling Großes Feuer oder Encharco, wenn ihr das lieber hört, meine Freunde, hatte von Winnetou den Auftrag erhalten, sich und seine Krieger unter meinen Befehl zu stellen. Übrigens befanden sich auch Webster und Hawley bei ihnen, die uns langsam gefolgt waren und unterwegs von den Apachen überholt und unter ihren Schutz genommen worden waren. Bald ging es in den Llano Estacado hinab. Und als die Sonne sank, machten wir mitten in der Wüste Halt. Die Apachen hatten genügend Lebensmittel und auch Trinkwasser in Schläuchen mitgebracht. Über diese Vorsorglichkeit der Apachen war Freund Schurhand sehr erstaunt. Euer roter Bruder Winnetou hat viel von euch gelernt, Sir. Wasserschläuche hätte ich bei Indianern nicht erwartet. Ich glaube, dass ich von Winnetou mehr gelernt habe als er von mir. Hm. Ihr werdet aber noch mehr Verwunderliches an den Apachen kennenlernen, Mr. Shurhand. Zum Beispiel? Ihre erstaunliche Disziplin in allen Dingen zum Beispiel. Oder den Gebrauch von Gegenständen, die sonst den roten Männern unbekannt sind. Aha. Vergesst nicht, dass Winnetou von Jugend auf einen weißen Lehrer, Kleki Petra, hatte. Ich kann es kaum mehr erwarten, diesem erstaunlichen Manne endlich gegenüberzustehen. Nun, Sir, bald ist es soweit. Massa Shatterhand. Was willst du, Bob? Viel dummer Neger, dieser Bob sein. Haben ganz vergessen, Massa zu erzählen von großer Veränderung bei Massa Bloody Fox. Du hast ja jetzt noch Zeit dazu, also schieß los. Oh nein, nein, nein, nicht schießen. Nur sagen, dass bekannter Weg zu Massa Fox und Mami Sana nicht mehr da. Old Shatterhand letztes Mal fortreiten, wir machen Weg zu und legen an, breite Kreis von Stachelkaktus ganz um Oase herum. Haus nicht mehr zu sehen. Gut, dass dir das jetzt noch eingefallen ist. Und wie kommt man nun zu Bloody Fox? Oh, ihm machen gut, Massa. Vorher Zugang auf Weg von West und Nord, jetzt nur noch kommen von Ost. Und Weg immer machen so. Du meinst Zickzack? Ja, Zickenzacken. Und ganz viel eng. Kein Fremder sich wagen da hinein. Danke, Bob, weiß Bescheid. Mr. Shurhand. Sir. Mache euch den Vorschlag, hier mit Old Rebel, Webster und Hawley so lange zu lagern, bis man euch holen wird. Ja, wie ihr meint, Mr. Shatterhand. Will erst mit Bob allein hin. Die Apachen darf ich ohne dies nicht mitnehmen, weil die Niederlassung auch für sie ein Geheimnis bleiben muss. Ja, verstehe. Reitet los. Wir jagten im Galopp um die gewaltige Kaktusstrecke herum, bis wir an deren Ostseite ankamen, was beinahe eine Stunde dauerte. Dann ging es langsamer Bobs Zickenzackenweg entlang, und endlich lag das Haus vor uns. Im Schatten grüner Bäume arbeitete die alte Sanna, bei deren Anblick Bob in ein Freudengeheul ausbrach. Gleich darauf lagen sich Mutter und Sohn in den Armen. Oh, Mami Sanna, ganz viel schwarze Sanna. Dein Bob sein kommen, ihm sein wieder da. Mein Sohn, ich habe dich wieder. Ja. Du sein gesund, Bob? Oh, ganz viel gesund, oh, aber auch ganz viel hungrig. Mami kann gleich helfen. Komm, mein Sohn, du erzählen alles. Wo gewesen so lange, seit dem Reiten fort mit Master Bloody Fox? Ja. Die beiden Schwarzen hatten jetzt nur noch sich selbst im Sinn. Nun, das war ja zu verstehen.